Kapitel 59 Futur 1 Beispiel. Glaubst du, dass es heute schneit? Ja, es wird wohl heute schneien. Ja, es wird wohl heute schneien. Ja, es wird wohl heute schneien. Und jetzt sie. Glaubst du, dass es heute schneit? Ja, es wird wohl heute schneien. Denkst du, dass er gleich kommt? Ja, er wird wohl gleich kommen. Denkst du, dass er Zeit hat? Ja, er wird wohl Zeit haben. Glaubst du, dass sie mitkommt? Ja. Sie wird wohl mitkommen. Meinst du, dass sie zu Hause sind? Ja, sie werden wohl zu Hause sein. Denkst du, dass sie einen Job finden? Ja, sie werden wohl einen Job finden. Glaubst du, dass der Bus bald kommt? Ja, er wird wohl bald kommen. Meinst du, dass sie einkauft? Ja, sie wird wohl einkaufen.